bin ein Kleeblank und grad in Jogginghose. Doch halt die Hätti krank, mach mal kein Kokolores. Nee, du kommst nicht rein, ich bin der Türsteher. Was weißt du, wer ich bin? Geh durch die Tür, geh! Ich verschränk die Arme, nenn mich den Wandschrank. Wie wird ihr Breakdance Battle? Besser Anstand. Boah, wat ein Mann-Drank. Ich scheiß auf Partier. Fick nach dem Barkeeper. Ab zur Harare rüber. Maria, Kinderjunge. Gib mir'n Wassereimer und ich schmeiß ne Runde. Wie ich muss bezahlen, der Zoll wohl'n Witz sein. Gleich hast du keine Kasse mehr dafür in jedes Bein. Wasch mal ne voll jetzt, du hast doch keine Ahnung. Ich mach's wie Brasa-Keeper, das ist die letzte Warnung. Was willst du eigentlich machen mit den Beckham-Iro? Eine Bombe und deine Fresse sieht aus wie Gold-Zero. Scheiß auf die Schreberkacke. Ich will abhotten in meiner Lederjacke. Das ist ne Harley. Ich fahr Dalli Dalli. Ich steh auf dem Sozius Richtung Halligalli. Hol den Dealer ran, zeig mir die Speisekarte. Mann, die Tore knallen wie eine Handgranate. Lass mal dein Pass sehen, bevor wir heimgehen. Ah, du bist 18, ich darf ihn reindrehen. Nimm deine Freundin mit, ich kann dir beistehen. Ich scheiß auf Vorspielmädel, ich habe Gleitcreme. Du bist ein Weibchen, ich bin ein Klingone. Gegen die Hemmungfotze trinkst du ne Adelskrone. Schnitzen, yeah. Steh am Tresen, will nicht reden. Ihr wollt keine, ich geb's euch beten. No Future ist mein Motto. Ich scheiß auf Arbeit, ich spiele Lotto. Ich komm mit Sixer und mit der Basie. Du kommst hier nicht rein, du bist zu crazy. Ich trage Unterhemd, ich bin die Schickimicki. Ich steh auf Frauenklo. Ihr seid alle Pfotzen, wie meine Alte, die Schlampe. Sie will nicht spielen und jede Bitte.